Der Froschkönig von Klaus Büchner. Eine Prinzessin küsste einmal einen verwunschenen Frosch. Da gab es einen großen Knall. Krawumm und Platz und Bosch. Ein hübscher Kerl stand dann vor ihr. Jedoch, er war kein Prinz. Er war Wirt und braute Bier und hieß Hans-Peter Hinz. Doch dies edle Königskind war verliebt bis über die Ohren. Und wenn sie nicht gestorben sind, sind sie sehr spät geboren.